Ja, dann fangen wir, glaube ich, an. Den letzten Vortrag, nicht resümierend, aber doch in mancher Hinsicht das Ganze ein wenig noch einmal systematisch erfassen. So stellen wir uns das vor, so haben wir uns vorgestellt, wie ich Herrn Schmidt kenne, wird er auch so an die Sache herangehen. Wir werden sein, brauchen ihn nicht mehr weiter vorzustellen, wir sind schon so lange hier und wer sich mit Imperialismus in Deutschland beschäftigt, weiß auch, dass Herr Schmidt da auch schon mal was gemacht hat. Im Übrigen denke ich, dass wir Zeit genug haben, um den Vortrag zu hören und die Diskussion anschließen zu lassen über den Vortrag und dann eine Pause zu machen, ein bisschen noch Conclusioni zu formulieren, wenn das denn möglich ist. Ja, Schmidt, bitteschön. Ja, schönen Dank. Ich darf zunächst sagen, dass ich sehr breit anfange, dann einige analytische Punkte vorbringe und versuche, diese verschiedenen Betrachtungsebenen zu verbinden. Ich werde im dritten Teil erläutern, dass ich Kolonialpolitik sehr weit fasse. Ich werde das im dritten Punkt erläutern. Ich sage das nur im Vorfeld, damit Sie sich nicht wundern, dass auf den Kolonialerwerb, Arrondierung der Gebiete und andere Dinge nicht ausschließlich sozusagen das Brennlicht gerichtet wird. Ich verstehe in einem kurzen Wort, Kolonialpolitik ist Konzessionenerwerb. Konzessionenerwerb spielt sich auch im Osmanischen Reich und in China ab. Es ist dann so, dass im Osmanischen Reich genauso wie in China die einige Mächte Kolonialgebiet erwerben, andere Gebiete sich mit Konzessionen beschäftigen und vor dieser breiten Folie unter außenpolitischen Aspekten vermag ich die anderen Unterschiede, die es selbstverständlich gibt, nicht so ernst zu nehmen, sodass, wenn ich von Überseeaktivitäten spreche, nicht im engeren Sinne von Kolonialpolitik die Rede ist. Am Anfang des hier behandelten Zeitraums steht natürlich Bismarcks Hinterlassenschaft, die ich in drei Punkten zusammenfassen möchte. Erstens, Bismarck hinterließ einen Bestand an Kolonialbesitz mit dem Potenzial zum Akquirieren eines Empire. Allerdings wollten Bismarck selbst und sein unmittelbarer Nachfolger Caprivi diesen Besitz gegen Sicherheit in Europa umtauschen. So diente die Befriedigung britischer und italienischer Ambitionen dazu, die Konvergenz der Interesseneinschätzung zwischen London, Rom und der Achse Wien-Berlin zu verstetigen. Zweitens, Bismarck hatte dem Deutschen Reich eine ausschlaggebende Position im europäischen Mächtesystem gesichert. Sie war zustande gekommen durch das Bemühen um Verträglichkeit des deutschen Machtzuwachses mit den legitimen Interessen der europäischen Altreiche. Um dies fortzusetzen, bedurfte es der aktiven Steuerung der Beziehungen zu den etablierten Weltmächten. Die deutsche Politik befand sich in einer Position der Unübersehbarkeit, vielleicht sogar der Unentbehrlichkeit. Je nach Handhabung dieser Position würden die anderen die Rolle Deutschlands als bedrohlich bzw. verträglich einschätzen. Drittens, die Politik Bismarcks suggerierte als Erfolgsrezept das Denkmodell, dass man außereuropäische Konstellationen nutzen könne und solle, um als Schiedsrichter zwischen den europäischen Großmächten aufzutreten und um vor allem Großbritannien die Gefahr einer Isolierung und damit die Notwendigkeit einer Feinabstimmung mit Deutschland zu demonstrieren. Gleichsam nebenbei werde Deutschland Gebiete in Übersee erwerben können. Betrachten wir nun das Ende der Epoche, also im Vorabend des Ersten Weltkriegs, so steht auf der einen Seite die Einbeziehung des Deutschen Reichs in die Serie der Verhandlungen zwischen den europäischen Imperialmächten über die Abgrenzung von Vorherrschaftszonen und eventuellen Expansionsräumen. Herr Mommsen hatte das bereits erwähnt. Auf der anderen Seite steht die Selbstisolierung des Deutschen Reiches in Fragen der Sicherheit für Europa. Gestempelt mit dem Makel, die momentane eigene Überlegenheit rigoros zur Endabrechnung mit Frankreich, Russland, eventuell auch noch England zu nutzen, hatte die deutsche Politik den anderen Regierungen die Lehre aufgedrängt, dass sie in Konfliktsituationen nur noch zu dritt dem Druck des Deutschen Reiches würden standhalten können. Ein erstes vorläufiges Fazit der widersprüchlichen Befunde, also Verständigungsmöglichkeiten in Übersee, hochgradige Spannungen was das europäische Szenario angeht und möchte dies in zwei Punkten zusammenfassen. Die Epoche kennt keine durchgängig gegen deutsche Überseepolitik gerichtete Politik der Eindämmung, sondern ein ständig sich verschiebendes Arrangement zwischen deutschen Repräsentanzen in den Kolonien und Halbkolonien und deren Partner und Rivalen. Es gibt Rückschläge und Ausgrenzungen, aber genauso kehrt immer die Gelegenheit wieder, dass Russland oder Frankreich oder Großbritannien den Deutschen entgegenkommen wollen, bevor ihr Rivale dies tut. Die Tatsache, dass es an der Peripherie gärte, vor allem in Indien, China, das, was wir heute Indonesien nennen, Mexiko, machte den, und von da aus nach Lateinamerika überspringend, machte den Altreichen mehr zu schaffen als den Deutschen. In Anbetracht der vergleichsweisen Selbstbescheidung deutscher Banken in diesen Gebieten, also China, Kleinasien, Lateinamerika, beziehen Briten, Franzosen bzw. lediglich die Russen, die Deutschen in ihrer Bemühung um bilaterale Regelung der Reibungspunkte in den aneinandergrenzenden Einflusszonen ein. Auffällig ist, dass es im Gegensatz zur Arbeitsteilien-Einkreisung des Deutschen Reiches in Europa in der Überseepolitik nicht einmal ansatzweise zu einer ähnlich konzertierten Aktion von Seiten der Triple Entente kommt. Stattdessen treffen wir auf vergleichsweise krisenfeste deutsch-britische oder deutsch-französische Verbindungen, die Herr Barth in seinem Buch glänzend analysiert hat. Diese deutsche Vorschläge zur Erweiterung solcher bilateralen Liaisonen zu Dreier- oder Viererkonsortien verlaufen ebenso im Sande wie französische oder russische Vorstöße zur Konsortialbildung ohne deutsche Beteiligung. Zweitens. Mit dem 1908 ausgelösten Prozess der Teilung des Osmanischen Reiches, zunächst in Europa, verlagerte sich das Kräftemessen zwischen den europäischen Weltmächten von der Peripherie zurück auf den Schutz ihrer Klientele im sogenannten Orient. Damit sah sich die deutsche Politik auf die Ausgangsposition von 1890 zurückgeworfen. Erstens Bewährungsprobe des Dreibunds gegen französisch-russischen Zwei-Fronten-Druck und zweitens die Ungewissheit, ob Großbritannien die deutsche oder die russische Gefahr für das europäische Staatensystem oder Gleichgewicht für bedrohlicher halte. Dies hatte zur Folge, dass die deutsche Politik am Vorabend des Ersten Weltkriegs noch ausschließlicher als in der Ausgangsphase 1890 auf die eigene Militärmacht als den einzig zuverlässigen und effektiven Verbündeten setzte. Sie zeigte sich jedoch bestrebt, ihr Renommee als Ordnungsmacht in der Mitte Europas zurückzugewinnen. Insofern gibt es außen- und innenpolitisch Ähnlichkeiten zwischen der Ära Bethmann-Hollweg und der Caprivi-Ära. Die in den Balkankriegen sich manifestierenden nationalen Aspirationen der neuen Staaten auf dem Balkan berauben die deutsche Politik jedoch der Perspektive, durch handelspolitische Offerten sowie durch Kapitalmarktmacht die diplomatisch-strategischen Wunschpartnerschaften unterfüttern zu können, wie das Caprivi versucht hatte. Positiv aus der Sicht der Reichsleitung ist dann zum Zweiten die Tatsache, dass die britische Regierung Esquisse Grey aktiv daran mitwirkte, die Konfliktlage auf dem Balkan zu lokalisieren. Das war 1890 nicht so. In der britischen Regierung verweisen einige darauf, dass Deutschlands koloniale Ambitionen legitim seien und dass das deutsch-britische Zusammenwirken in den Balkankrisen ein Vertrauen rechtfertige, mit Deutschland über kolonialpolitische Perspektiven Verhandlungen aufzunehmen. Fraglich bleibt dabei allerdings, ob der Widerwille vor allem des Kaisers gegen den politischen Tauschpreis afrikanisches Kolonialreich gegen Revision der Flottenrüstung hätte umgangen werden können. Wie groß hätte der faktische koloniale Zugewinn sein müssen, damit die Kalkulation der Weltpolitik ohne Kriegfraktion aufgehen konnte, durch Erfolge auf diesem Gebiet die Phalanx der Tirpitz Flottenaufrüster aufzubrechen und Kolonialpolitik als Juniorpartner Großbritanniens fortschreiben zu können. Das Projekt Mittelafrika rückte auch deshalb in den Vordergrund, weil die Turbulenzen im europäischen Teil des Osmanischen Reiches gleichsam den Boden unter dem einen, dem europäischen Pfeiler des Alternativmodells Schaffung eines deutschen Handelsgebiets im Einzugsfeld der Bagdadbahn ins Wanken brachten. Schließlich, anders als 1890, bestimmte die Einschätzung, dass Österreich-Ungarn, der einzige deutsche Verbündete, Sicherheit durch Expansion nach dem Muster der Annexion von Bosnien-Herzegowina suche, das Verhalten der anderen Beteiligten. Großbritannien verlangte, dass die deutsche Politik auf ihren einzigen verbliebenen Verbündeten dämpfend einwirke. Nur dann könne die britische Politik sich die Freiheit nehmen, gemeinsam mit dem Deutschen Reich Krisenmanagement in europäischen Angelegenheiten zu betreiben und die Konzessionsbereitschaft in kolonialen Fragen gegebenenfalls realisieren zu helfen. Wie lässt sich nun dieser erste Befund erklären? Ich möchte die auswärtige Politik des Deutschen Reichs in eins von zwei Hauptkomponenten bestimmtes Deutungsmuster fassen. Erstens durchgehende und insoweit wiederkehrende Charakterzüge. Zweitens kaleidoskopartig sich ändernde politische Konjunkturen, insbesondere zwischen dritten Großmächten. Zum ersten Charakterzüge. Als erstes fällt ins Auge, dass das Deutsche Reich die eigene Militärmacht, ich sagte schon, als ihren zuverlässigsten Verbündeten bewertete. Gestützt auf die Abschreckungsmacht des Militärs gegenüber Frankreich und Russland und auf die künftige Hebelwirkung der Tirpitzflotte wollte das Deutsche Reich alle Angelegenheiten in der Welt mitbestimmen. Eine solche imperiale Machtstellung ließe sich nach britischem Modell dann auch innenpolitisch verwerten. Die Politik des Überall-Dabeiseins war dabei wichtiger als das Kalkül, mit einem Wunschpartner am besten den Bestand an Konzessionen zur Arrondierung der überseeischen Präsenz empirebildend nutzen zu können. Dieser objektlose Imperialismus, auch das Stichwort haben wir schon gehört, hat natürlich damit zu tun, dass die Filetstücke, die zu Handels-, Siedlungskolonien geeigneten Gebiete, schon an Frankreich, Großbritannien und Russland vergeben waren oder von Japan, so Taiwan, beziehungsweise den USA, so die Philippinen, annektiert wurden. Das Deutsche Reich hätte also gegebenenfalls den Einsatz seiner Machtmittel in Übersee riskieren wollen müssen, um lohnende Objekte zu erwerben. Denn weder Großbritannien noch Frankreich noch Russland wollten Konzessionen an Deutschland aus eigener Tasche bestreiten. Über eine Rolle Deutschlands als Juniorpartner eines der Altreiße ließen sich die überseeischen Ambitionen fürs Erste nicht befriedigen. Die deutsche Außenpolitik hielt sich an die Alternative, entweder Schwächeanfälle eines der Altreiche oder Konfliktsituationen zwischen diesen auszuschlachten, um vergleichsweise ungefährdet Erfolge in Übersee zu erzielen und damit innenpolitisch den Beweis für die Rationalität des Unterhalts der schimmernden Wehr nachzuliefern. Zum Zweiten hatte die deutsche Politik kaum Spielraum für diplomatische Kompensationsgeschäfte. Dass das deutsche Militärpotenzial, vor allem der Flottenbau, nicht zur Disposition von Verhandlungslösungen stand, erklärt sich aus der zuerst dargelegten Beobachtung. Kolonialbesitz wollte man gegebenenfalls tauschen, aber nicht länger preisgeben. Den Verbündeten Österreich-Ungarn würde man im Extremfall dem Teufelspakt mit dem Zarenreich opfern. Italien löste sich durch Sondervereinbarungen mit Frankreich und mit Russland aus der Solidarität mit dem Schicksal Österreich-Ungarns. In Angelegenheiten des europäischen Staatensystems schloss die deutsche Politik nach dem Boomerang-Effekt der Bestrafungsaktion Frankreichs das Algeciras-Syndrom, Konferenzdiplomatie aus und versteifte sich auf Bilateralisierung, was immer als symptomatisch dafür gilt, dass Deutschland als der Stärkere auch auf das Recht des Stärkeren pocht. Nun zu den Konjunkturen. Die Wendung zur Flotten- und Weltpolitik, das heißt die Herausforderung der britischen Stellung als Zünglein an der Waage, wurde durch externe Faktoren ganz maßgeblich erleichtert. Erstens, das Zarenreich richtete sein Aggressionspotenzial über den Eisenbahnimperialismus 1891 bis 1903 nach Fernost und gegenüber Japan. Das bereitete den Boden für das Einfrieren der deutschen Heeresrüstung auf dem Stand von 1899 und die vergleichsweise unproblematische Durchsetzung der Finanzierungsprobleme im Flottenbau. Russland ersparte obendrein durch Stillhalteabkommen mit Österreich-Ungarn 1897 und 1903 der deutschen Politik die Konfrontation mit den Folgen ihrer Intervention in die Verfassungskrise des einzig verbliebenen Verbündeten. Zweitens, nach der russischen Niederlage 1905 waren auch Frankreichs Möglichkeiten, weiterhin zum Beispiel in China zu expandieren, vorübergehend geschwächt. So gewannen britisch-französische und französisch-deutsche Kooperationen oder gar Dreierkonsortien an Bedeutung. Dabei sahen sich französische und britische Akteure wiederholt veranlasst, die Arrangements mit ihren deutschen Geschäftspartnern zu erneuern und zu verlängern. Dabei kam es mehrfach dazu, dass die Briten lieber den Franzosen in die Suppe spuckten, ein Zitat von Herrn Barth, und vice versa, als miteinander den Verdrängungswettbewerb gegen deutsche Partner zu forcieren. Da die deutschen Corporate Actors, so fasse ich die verschiedenen Konzessionäre, Handelsbeziehungen zusammen, die Grenzen ihrer Nutzungschancen erkannten und auf Konsolidierung ihrer Präsenz neben statt zu Lasten Dritter achteten, behaupteten diese Deutschen ihre wirtschaftlichen und politischen Spielräume in den Überseegebieten. Die deutsche Weltpolitik, also die amtliche Politik, behielt und nutzte solche Spielräume für Vereinbarungen mit Russland am Ende 1911, 1912, Frankreich und Großbritannien, weil die Altreiche, die sich in Überschätzung ihrer Möglichkeiten zur Alleinherrschaft zu weit vorgewagt hatten, immer wieder der deutschen Unterstützung in Übersee bedurften. Was die deutsche Politik nicht wahrnahm oder nicht gebührlich berücksichtigte, waren zwei Grundzüge in der Politik des britischen Hauptgegenspielers. Erstens traute sich Großbritannien zu, direkte Herausforderungen aus eigener Kraft zu meistern, sei es durch Erweiterung des Two-Power zum Two-Kio-Two-One, also zwei Schlachtschifflegungen zu einem Standard, sei es durch harte Verhandlungen, etwa Joseph Chamberlains im Hinblick auf die Konflikte mit Frankreich in Westafrika, sei es durch Isolierung des Herausforderers in der Konfliktzone, Wettlauf zu den Nilquellen, die sogenannte Fashoda-Strategie, sei es durch technische Schachzüge, den deutschen Gegner Schachmatt zu setzen. Zweitens, durch überlegene Diplomatie gelang es der britischen Politik, gefährliche Verbindungen, etwa die Umwandlung der deutsch-französischen Finanzentente, zu strategischen Aktionsgemeinschaften zwecks Abbremsen weiteren britischen Vormarsches in Ostasien, davon ist konkret 1898-99 die Rede, entweder durch Ablenkungsmanöver wie den Portugal-Vertrag oder durch die sogenannte Bündnisofferte schon im Keim zu ersticken. Großbritannien verstand es also, Krisen auseinanderzuhalten bzw. eine nach der anderen abzuhandeln. Die deutsche Politik nutzte und schürte Notlagen, um Frankreich und Russland zu demütigen. Sie missbrauchte aber nicht die sich 1898 bis 1901 bietenden Gelegenheiten, um Großbritannien an die Wand zu spielen. Die britische Politik kam durch ihre Verständigungsangebote der Gefahr zuvor, das erste Opfer deutscher Drohpolitik zu werden. Bekanntlich sahen es Bülow, Holstein und andere in der Situation von 1898-1901 als unangemessen an, dass Deutschland seine auswärtigen Beziehungen als Juniorpartner Englands betreiben sollte. Wirtschaftlich auf der Überholspur fahrend und militärisch zertifikationsfähig wollte die Reichsleitung nunmehr die britische Politik der freien Hand kopieren und eventuell die Situation herbeiführen, in der die britische Politik gegenüber Deutschland gefügig sein würde. Politik der freien Hand bedeutete, nicht für fremde Zwecke eingespannt zu werden. Sie erforderte außer ungebrochener Eigenmacht, vor allem der Unangreifbarkeit durch Anfangsüberlegenheit, ein gehörig Maß an diplomatischem Können. Dieses diplomatische Können erforderte unter anderem auch die Fähigkeit, mit Frankreich sowie mit Russland die Einflusszonen auf dem Verhandlungsweg abzustecken, was Großbritannien gelang, aber bekanntlich nicht Deutschland. Die deutschen Möglichkeiten, sich auf direktem Wege Entlastung vom Zwei-Fronten-Druck zu schaffen, waren allerdings von vornherein, auch das muss man deutlich betonen, gering. Kolonialpolitik bot zwar Kooperationsfelder mit Frankreich. Um Frankreich jedoch von dem Verlust der Schaltzentralrolle auf dem Kontinent abzulenken und nicht nur von Elsass-Lothringen, hätte die deutsche Politik sich entweder stärker gegen Großbritannien exponieren oder bereit sein müssen, in der europäischen Sicherheitspolitik die gleiche Verträglichkeit zu zeigen, wie man sie in Kolonial- und Konzessionsfragen gegenüber Frankreich 1894, 99, 1909 angedeutet hatte. Es war nicht damit zu rechnen, dass Frankreich oder Russland deutschen Flankenschutz in Übersee damit honorieren würden, dass sie den deutschen Anspruch auf die Position als Schaltzentrale für Sicherheitsfragen in Europa tolerieren. Das französisch-russische Bündnis hatte nämlich den Sinn, jedem von beiden, trotz der Dissonanzen zwischen ihren weltpolitischen Aspirationen, die Expansionspolitik in Übersee zu ermöglichen und das Gleichgewicht in Europa zu wahren, was diese Mächte als Option begriffen, Deutschland in die Schranken weisen zu können. Das Deutsche Reich und Großbritannien liebäugelten mit der Rolle als lachender Dritter und begriffen kolonialpolitische Rivalitäten zwischen Dritten als Chancen zur Steigerung der eigenen Machtstellung im internationalen System. Doch statt direkt mit Russland aneinander zu geraten, worauf Bülow spekulierte, lud Großbritannien die Reichsleitung dazu ein, sie solle den Russen sagen, wo die Grenzen des russischen Vorstoßes in China in diesem konkreten Fall lägen. Dieser Schritt war vom britischen Commitment im Burenkrieg inspiriert. Dennoch zögerte Großbritannien, dem Deutschen Reich konkrete kontinentalpolitische Garantien anzubieten oder eine Kolonialofferte zur Sprache zu bringen, die als Danksagung für die wohlwollende Neutralität der Reichsleitung im Burenkrieg hätte gelten können. Die Reichsleitung behandelte ihrerseits die Bündnissondierung dilatorisch, weil sie nicht darauf verzichten wollte, die Flotte als Druckmittel gegen Großbritannien zu bauen. Für Großbritannien lag die Gefährdung durch den Schlachtflottenbau allerdings in weiter Ferne, 1915, sodass es diesen Punkt mit einiger hätte sehen können. Es war die Furcht vor einem etwaigen Missbrauch all dessen, was das Deutsche Reich zu diesem Zeitpunkt bereits kumuliert hatte, stärkste Militärmacht trotz des Einfrierens, des Rüstungsstands, wirtschaftliche Schlüsselstellung auf dem Kontinent, wichtigster Verbündeter für alle europäischen Partner, zweitstärkste Flottenmacht, die London nach Abschluss des Burenkriegs dazu bewog, Ententen mit den anderen Weltmächten, USA, Japan, Frankreich und Russland einzugehen. Nun einige Bemerkungen zum Kolonialerwerb und Informal Empire, ehe ich dann auf die diplomatische Konstellation nochmal zurückkomme. Unter dem Aspekt der auswärtigen Politik macht es meines Erachtens wenig Sinn, zwischen Kolonialerwerb und Informal Empire zu unterscheiden. Denn erstens geht es in beiden Bereichen um Erwerb und Erweiterung von Konzessionen. Konzessionen behalteten immer das Anrecht auf die Penetration des Schutzgebietes und auf Anwendung der vielen Vorrechte zwecks Konsolidierung einer Vorherrschaft. Bezieht man zweitens die Konstellation der internationalen Politik ein, nach Theodor Schieder Imperialismus als Zeitalter antagonistischer Expansion, muss man dem Umstand Rechnung tragen, dass es in den Fällen Ägypten, also britische Expansion, Marokko, Frankreich und Spanien, Libyen, Tripolitanien, Italien, genauso wie bei der Bagdadbahn, stets um Eingriffe in den Besitzstand des in Agonie liegenden Osmanischen Reiches ging. Ähnlich verhielt es sich mit der Annexionspolitik und Kolonialexpansion Japans, Frankreichs und Russlands auf Kosten Chinas, Taiwan an Japan, Yunnan an Tonkin Siam, also das französische Hinterindien, die Mandschurei und Nordchina an Russland, und dem Scramble for Concessions, bei dem Großbritannien und Deutschland, aber auch Frankreich, sich hervortaten. Für Großbritannien Frankreich, Russland, Deutschland stellte sich die gleiche Frage, ob es möglich war, solche Konzessionen auf dem Weg der Einflussnahme in den Hauptstädten zu erreichen oder ob man, wie Frankreich 1905, Italien 1911/12, der Türkei direkt und indirekt den Krieg erklären sollte. Strategische Überlegungen, ob man die Oberhoheit des Sultans wenigstens über das kleinasiatische Territorium wahren oder bereits eine Besitzverteilung auch hier, Syrien an Frankreich, Kuwait an England und so weiter, anstreben sollte, waren ein konstitutiver Faktor für die Entscheidung über Kooperation oder Konflikt zwischen den europäischen Weltmächten. Konkrete Entscheidungen wurden dadurch motiviert, initiiert und stimuliert. Das Deutsche Reich rückte im Verfolg der militärisch-strategisch genauso wie ökonomisch wichtigen Bagdad-Bahnprojekte an die Stelle Großbritanniens als Widersacher russischer Anmaßungen gegenüber der Türkei. Frankreich, aber auch Großbritannien behaupteten über ihre Position in der Schuldenverwaltung jedoch Mitwirkungsrechte in der Politik des Osmanischen Reiches und bei den außenpolitischen Entscheidungen der Hohen Forderung. Beim zweiten Schritt, also bei der Arrondierung und Vernetzung bereits vorhandener Überseestützpunkte, ging es um den Nachweis, dass Deutschland nicht nur Schritt halten, sondern auch hinzugewinnen könne, nach deutscher Sicht auch müsse. In den Halbkolonien wurden genauso wie die Kolonien in Afrika und die Inselwelt im Pazifik als Stützpunkte für die Bildung von Herrschaftszonen, Vorherrschaftszonen im Gespräch gehalten. In Mittelafrika, in Kleinasien, in China bestimmte sich das Vorgehen nach der Konstellation zwischen den vor Ort präsenten Partnern und Rivalen, also Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien, Belgien, und nach der Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und der Gegenspieler seitens der amtlichen und der von mir sogenannten Corporate Actors. Nach diesem Überblick, warum ich halt Kolonien und diese anderen halbkolonialen Aspekte meine, man müsse sie zusammen sehen, schließe ich an den ersten beiden Teile an und komme auf das Thema zu sprechen, deutsche Weltpolitik als ein Mehrebenenspiel. Also hier klingt ein bisschen der Politologe durch, nicht? Dieses Mehrebenenspiel siedle ich auf vier Bereichen an. Zum ersten ist es das Regierungshandeln im bilateralen Bereich. Das heißt also das Zusammenspiel der Deutschen mit der Außenpolitik der anderen Mächte. Die zweite Ebene ist die der Kooperation und des Konflikts zwischen amtlicher Politik und der Diplomatie der Geschäftswelt. Die dritte in jedem einzelnen Staat. Die dritte Ebene ist die Koordinierung der deutschen Interessen in kolonialen und halbkolonialen Einflussgebieten vor Ort in Konkurrenz zu der vergleichbaren Zusammenschau, Bündelung der Interessen Corporate Actors amtlicher Politik der anderen Kolonialmächte. Und die vierte Ebene ist schließlich die Frage, ob es vor Ort um übliche wirtschaftliche oder um sogenannte politisierte Konkurrenzsituationen von Business-Imperialisten geht. Zum ersten Punkt, ich streife das nur ganz kurz, um das jeweils zu verdeutlichen. Die Wilhelmstraße und die deutschen Diplomaten vor Ort arbeiteten mit wirtschaftlichen Argumenten und in der Perspektive ökonomischer Kalkulationen, hatten aber wenig Einblick in die Einwirkungsmöglichkeiten auf die von den Konkurrenten der deutschen Firmen aufgebotenen Finanzierungsmittel. Ihr Hauptaugenmerk war darauf gerichtet, sich in Europa keine Blöße zu geben, wenn sie das Reich in Übersee engagierten. Ihre Risikoeinschätzung erfolgte mit Blick auf die innenpolitischen Schwächen, vor allem Frankreichs und Russlands, und auf die Bruchstellen in den Verbindungen zwischen den anderen Altreichen. Zum zweiten Punkt, die Hochfinanz wusste um ihre Einsätze vor Ort und operierte nach ihrem eigenen diplomatischen Kalkül. Sie sorgte sich um ein stabiles Umfeld, trachtete aber auch stets danach, Möglichkeiten zu nutzen, um fester oder weiter verbreitet Fuß fassen zu können. Auch darüber kann Herr Barth, wenn er hier bleibt, besser reden als ich selbst. Regierungsstellen zum Dritten, ebenso wie Bankiers, richteten ihr Augenmerk immer entsprechend dem Beifall oder Missfallen der Klientele aus, der sie sich verpflichtet führten. Sie reagierten also mehr nach innen als auf die Konstellation zwischen Dritten. Die vierte Ebene, ob es also um üblichen Wettbewerb oder um politisierte Konkurrenz geht, hat vor allem auch Herr Barth verdeutlicht. Das Zusammenspiel der imperialen Mächte fand nun ebenfalls nach diesem Vier-Ebenen-Muster statt. Dabei kommt es dann dazu, dass weder deutsche Niederlagen noch Siege automatisch auf die anderen Handlungsebenen übertragen werden konnten. Ein Beispiel dafür ist, dass der Gründer der Entente Cordiale, der konservative Außenminister Lansdowne, Anfang 1905 beispielsweise auf eine direkte Frage hin äußerte, ihm komme es nicht in den Sinn, einer von französischer und deutscher Seite bedrohten Bank, der Hongkong- und Shanghai-Bank in China, die Ersetzung des deutsch-englischen Bankenkonsortiums in Analogie zur Entente Cordiale nahezulegen. Diese Gemischlage ist bis 1911-12 zwischen den beteiligten Corporate Actors gang und gäbe. Als nächster Punkt, um auf die politischen Konjunkturen zurückzukommen, seien an drei verschiedenen Zeitpunkten die Zäsuren im Verhältnis von auswärtiger Politik und Überseeaktivitäten angesprochen. Die ersten beiden Zäsuren mit einem gewissen Umkehrverhältnis sind der Zeitraum 1898-99 und 1905-6. In der ersten Konstellation 1898 wurde Frankreich das Opfer der britischen imperialen Selbstbehauptung. In der zweiten Konstellation 1905-6 verhinderte Großbritannien für Frankreich die Gefahr, entweder das Opfer einer deutschen Verschoderstrategie, nunmehr das Opfer einer deutschen Verschoderstrategie zu werden. Nach dem eigenen doppelten Triumph über Frankreich am Verhandlungstisch bezüglich Westafrika durch militärische Konfrontation im Hinblick auf die Nilquellen und damit die endgültige Sicherung Ägyptens vom Sudan her, hielt Frankreich unangefochten das Gebiet von Kairo bis zu den Nilquellen unter seiner Kontrolle und konnte deshalb den Verlust des Einflusses auf Konstantinopel und das Gerangel um das Schicksal des Osmanischen Reiches mit größerer Gelassenheit verfolgen und hatte damit beide Wege nach Indien unter seiner Kontrolle. Deutschland konnte Großbritannien nicht länger mit dem Knüppel einer Option für Frankreich oder für Russland drohen, um ein Heranrücken an den Dreibund zu erzwingen, was die Taktik bis 1896 war. Die deutsche Politik versprach sich nunmehr aber auch aus anderen Gründen mehr davon, Großbritannien die zuvor strittigen Projekte, vor allem die Bahnprojekte, die Lagoa-Benguela-Bahn, zu überlassen und dafür britische Unterstützung in Angola, Mosambik und im Belgisch-Kongo zu finden. Seit den Erfolgen im Orient zog Deutschland gewissermaßen die Pfeile Russlands und Frankreichs auf sich. Es nahm damit Großbritannien die Gegenwehr zu Russland als Hauptwidersacher auf den kleinen asiatischen Wegen nach Indien ab. Zwischen Deutschland und Frankreich hatten sich in Westafrika und im Osmanischen Reich vorübergehend Ententen angebahnt, doch russischer Druck auf Frankreich Deutschland keinen das europäische Gleichgewicht ändernden Prestige und Machtgewinn zukommen zu lassen, sorgte dafür, dass Großbritannien nicht mit der Konfrontation, mit der Situation konfrontiert wurde, einen Preis für seine Demütigung Frankreichs zu zahlen oder eine zweite Konfliktfront neben dem Burenkrieg aushalten zu müssen. In der Marokko-Krise 1905 zahlte Großbritannien den Preis, den es mit der Entente Cordiale von 1904 ausgelobt hatte. Es setzte Frankreich in die Lage, aus eigener Kraft ein Gegengewicht zu Deutschland darstellen zu können, anstatt der Unterstützung durch den formalen Verbündeten Russland, die Russland verweigerte. Damit war die Gefahr weitgehend gebannt, dass in der französischen Politik mit dem als Finanzminister amtierenden Rouvier genauso Kräfte für eine Kooperation mit Deutschland eintreten könnten, wie dies in der Hochfinanz schon der Fall war und für weitere 5 Jahre blieb. London machte deutlich, dass es gegebenenfalls selbst eingreifen werde, um die Gewichte im europäischen Staatensystem auszutarieren. Die dritte Zäsur, die hinzuzufügen ist, ist die Rückkehr Russlands. Als Drahtzieher des europäischen Kräftefeldes nach 1910-11, besonders 1912. Mit dem Ziel, die französisch-russische Allianz zu nutzen, um Berlin aus der Schaltzentrale der Mächtebeziehung herauszudrücken. Die deutsche Politik hatte Mühe, sich auf die russische Aggression aus innerer Schwäche, wie ich es nennen würde, einzustellen. Der britischen Politik war die Neuauflage der Protektorrolle Russlands auf dem Balkan nicht geheuer, doch ließ die Selbstfestlegung auf die Devise, Berlin zu dritt begegnen zu müssen, um den Wettlauf jeder der drei Großmächte um die Gunst Berlins zu verhüten, was bis dahin teilweise der Fall war, wenig Spielraum für eine Eindämmung russischer Geltungsansprüche. Dem auch innenpolitisch bedingten Wunsch der Briten nach mehr Flexibilität in ihrer Deutschlandpolitik waren somit Grenzen gesetzt, da Frankreich und Russland die britische Bereitschaft zur Neutralisierung kolonialer Reibungsflächen auch mit Deutschland als Vorboten eines Renversements der Koalition auslegten. Der britischen Politik waren so in zweifacher Weise die Hände gebunden. Die deutsche Forderung nach einer Neutralitätserklärung als britische Gegenleistung für die Abkehr von der Flotten- und Drohpolitik war gleichbedeutend mit dem Verlangen nach dem Verzicht Großbritanniens auf diese Politik zu dritt. Trotz Bethmann Hollwegs Bemühen, in den Balkankrisen zu verdeutlichen, dass Deutschland als Ordnungsmacht an der Seite Großbritanniens wirke, war die britische Regierung nicht überzeugt, dass die Verständigungspartei in Deutschland die Oberhand gewonnen habe, gewinnen könne oder gar behalten werde. Als letzten Punkt greife ich einige dieser Aspekte noch einmal auf unter der Frage nach der Kompatibilität der deutschen Interessenbekundung mit den Operative Ideals, also den realisierbaren strategischen Zielsetzungen der wichtigsten europäischen Konkurrenten. Die Ausbaufähigkeit der deutsch-russischen Beziehung, um auf die erste bilaterale Beziehung zu kommen, waren sehr eng begrenzt. Das Zarenreich verlangte von Deutschland nicht nur generell die Anerkennung eines russischen Führungsanspruches, man hat das von deutscher Seite mal die Rückkehr zu Olmütz genannt, sondern war auch bestrebt, der Türkei, China, überall dort, wo für Deutschland Ausbreitungsmöglichkeiten bestanden, von Konzessionen an Deutsche abzuraten. Jedes Heranrücken Deutschlands an die russischen Grenzen im Bereich des Osmanischen Reiches, Persien, China als strategische Bedrohung betrachtend, verweigerte sich Russland auch den von Frankreich ausgehenden oder vermittelten Ideen einer Internationalisierung deutscher Bahnprojekte oder gar die Beteiligung und Ausweitung zu Viererkonsortien, wie das in China nach 1905 der Fall war. Mit Rücksicht auf russisches Misstrauen war die deutsche Diplomatie darum bemüht, russischen Forderungen nach Kompensationen nachzugeben oder diese sogar Russland anzutragen. Die deutsche Politik spekulierte generell darauf, dass gute Beziehungen zu Großbritannien ihre Wirkung als Gegengewicht zu russischen Dreistigkeiten nicht verfehlen würden. Umgekehrt nahm man an, dass der deutsche Draht nach Petersburg die Briten veranlassen werde, sich verstärkt um ein Zusammengehen mit Deutschland zu bemühen. Es galt um Offenhaltung der Situation, aber die Möglichkeit, mit Russland zu konsolidierten, normalen Beziehungen zu kommen, ist auch von russischer Seite und nicht nur von deutscher Seite ganz eng eingegrenzt. Vor und nach der Jahrhundertwende gab es in der französischen Politik durchaus Tendenzen, sich um bilateralen Ausgleich mit Deutschland wieder zu bemühen. Frankreich hegte nämlich Zweifel, oder auf französischer Seite gab es Kräfte, Hanotou, Caillaux, Rouvier insbesondere, die Zweifel hegten, ob Russland und Großbritannien sich im Ernstfall als zuverlässige Verbündete erweisen würden und ob man überhaupt gut beraten sei, im Vertrauen auf die russische oder britische Rückendeckung eine Konfliktpolitik gegenüber dem deutschen Nachbarn zu betreiben. Warum sollte man auch die Augen vor der Realität verschließen, dass die deutsche Politik und Hochfinanz eine starke, zum Alleingang berechtigende Position besaßen, aber für eine Fortsetzung der Beteiligungsverhältnisse mit französischen Partnern durchaus offen waren, sofern eine gewisse Vorrangstellung der Deutschen von französischer Seite respektiert würde. Die eigene finanzielle Stärke und die guten Arbeitsbeziehungen zwischen deutschem und französischem Kapital machte es den Exponenten dieser Politik, vor allem Rouvier 1903 bis 1905 und Caillaux 1911, leicht, den Vorwurf eines Einschwenkens auf die deutsche Linie oder gar der Unterwürfigkeit zurückzuweisen, der ihnen von den innenpolitischen Gegnern gemacht wurde. Russland, aber auch Großbritannien sahen dies allerdings ähnlich als Gefahr und negativ und übten Druck auf Paris aus, die von Deutschland angestrebte Bilateralisierung der deutsch-französischen Beziehungen ausgehend vom Kolonialbereich, das heißt zu einer Gesamtbereinigung der deutsch-französischen Spannungsverhältnisse, zu verhindern. Die Gegner dieser Politik, vor allem Delcassé, Clemenceau, Poincaré, sahen in der Zusammenfügung der Entente mit Großbritannien und der Allianz mit Russland für Frankreich das Mittel, um die deutsche Politik an der vollen Entfaltung ihrer Machtstellung in Europa zu hindern. Die Entwicklung sollte direkt an Berlin vorbeilaufen und insofern die Durchsetzbarkeit deutscher Interessen minimieren. Ähnliche Absichten verbanden die Nicholsons und Crowes im Foreign Office mit der Entente, die sie deshalb zum Bündnis konsolidieren wollten. Die deutsche Erfahrung, gegenüber Frankreich und Russland auftrumpfen zu können, vergleichsweise ungestraft, erhärtete die deutsche Auffassung, dass Großbritannien als Nebenbuhler der deutschen Weltpolitik verbleibe. Die auf innere Finanzkraft, äußere Kapitalmacht und weltweite Flottenpräsenz gestützte Globalmacht Großbritannien lebte vor, wonach die deutsche Weltpolitik begehrte. Raumherrschaft ohne Grenzen und Wahlfreiheit, überall als Schiedsrichter oder als Partei eingreifen zu können. Aber selbst von Gemäßigten in Deutschland wurde die Auffassung vertreten, dass man über die gleichen Machtmittel verfüge oder vielleicht sogar schon besser sei als die Engländer, was zur Herausfordererrolle berechtigt. Streng gesehen hatte Großbritannien keinen Grund, die deutschen kolonialpolitischen Nadelstiche anfangs der 1890er Jahre oder gar auch die Flottenpolitik als genuine Bedrohung zu fürchten. Den Vorsprung könne man, so Churchill 1912, expressis verbis, aus eigener Kraft halten. Natürlich bot die propagandistische Rechtfertigung des Flottenbaus als Allround-Instrument gegen alles, womit Deutschland unzufrieden war, und das ist eine lange Latte von Beschwerdepunkten, Anlass genug, die antibritische Spitze des Flottenbaus ernst zu nehmen. Der eigentliche Grund der Besorgnis war jedoch, dass die deutsche Politik nach der Jahrhundertwende glaubte, nach eigenem Belieben abwechselnd mit Frankreich und Russland abrechnen zu können. Was Großbritannien mit Fashoda erreicht hatte, sollte in der deutschen Marokko- und Bosnienpolitik nicht Schule machen dürfen. Frankreich hatte zwar in wenigen Jahren seine Lektion gelernt, das heißt von einer Revanche gegenüber Großbritannien Abstand genommen und Verständigung mit Großbritannien gesucht. Aber man wollte und konnte auf britischer Seite nicht ausschließen, dass Frankreich einen Ausgleich mit Deutschland direkt suchen würde. Die britischen Regierungen zogen es vor, die Unversehrtheit Frankreichs und Russlands als Großmächte im europäischen Staatensystem zu garantieren und der deutschen Drohpolitik entgegenzustellen. Wesentlich zur Herausbildung der Herausforderrolle Großbritanniens beigetragen hatte die Enttäuschung in der Caprivi-Ära, dass Großbritannien trotz des mit dem Helgoland-Sansibar-Vertrags geleisteten deutschen Verzichts auf eine Bedrohung der Nilquellen und damit des britischen Seewegs nach Indien und trotz des unvergleichlich größeren Kolonialbesitzes immer noch auf weitere Arrondierungen abzielte, statt Deutschland, ähnlich wie in Italien, eine Nische, beispielsweise die Walfischbucht angrenzend an Südwestafrika, zu überlassen. Auf deutscher Seite, und hier darf ich ausnahmsweise ein schlagendes Zeugnis wenn es auch einseitig ist, zitieren, bildet sich der Eindruck heraus, ich zitiere, es bleibt für uns aber als Tatsache bestehen, der systematisch böse Wille aller englischen kolonialen Behörden, unseren Wünschen, Bestrebungen und Rechten gegenüber, überall da, wo uns ein auch nur passives Entgegenkommen englischer Behörden nützlich oder förderlich sein könne. Dies ist sicherlich ein übertriebenes Zeugnis, es gibt aber ein wenig die Situation wieder, dass man auf deutscher Seite durchaus Vorleistungen gemacht hatte, britische Andeutungen zur Befriedigung durch Nischen, Innennischen, aber nicht überkam. Ausgesprochen wütend war die Wilhelmstraße einschließlich Außenminister Marshalls darüber, um konkret zu werden, dass Großbritannien sich von Belgisch-Kongo im Mai 1894 nach einem vorausgehenden deutsch-französischen Abkommen vom Februar, März einen Gebietsstreifen westlich des Tanganyika-Sees abtreten ließ, um eine direkte Landverbindung, einen Korridor zwischen Ägypten und dem britischen Yasserland und Rhodesien schaffen zu können. Das war zentral für die Realisierbarkeit der Pläne britischer Konquistatoren Mackinnon und Cecil Rhodes, bedeutete aber eine Umzingelung von Deutsch-Ostafrika und einen Affront gegenüber dem von Berlin in den Verhandlungen 1889-90 erklärten Standpunkt, dass Deutschland keinen solchen Korridor westlich seiner Kolonie tolerieren könne. Großbritannien hatte dies akzeptiert. Weil Großbritannien überall, wo es könne, dem Deutschen Steine in die Wege lege, müsse das Reich die Briten führen lassen, dass die Balance of Power Funktion, die Deutschland für Großbritannien erbringe, nicht kostenfrei zu haben sei. Das ist die Nadelstichpolitik, die sich in dem Zeitraum 93 bis 96 herausbildet. Umgekehrt sah man es in London als Beweis deutscher Gewissenlosigkeit an, dass das Auswärtige Amt seinerseits Hinterland an Kamerun, in Kamerun an Frankreich abtrat. Das fragliche Gebiet war im deutsch-britischen Abkommen nicht direkt angesprochen worden. Es ermöglichte Frankreich aber den Zugang zum Benue-Fluss und zu Zentralsudan. Caprivi wollte damit ein Zeichen für seine Bereitschaft zu einem umfassenden Ausgleich mit Frankreich setzen. Die britische Erwägung, eine deutsche der französischen Penetration im West-Südwestafrika vorzuziehen, verlor ihren Reiz, wenn das Deutsche Reich sich daran beteiligte, den britischen Einfluss zu begrenzen und Frankreich zu helfen, weiter in den Sudan vorzustoßen und die Nilquellen von dort und gegebenenfalls von Äthiopien nach der Niederlage Italiens her in die Hand zu bekommen. Die offiziellen Proklamationen deutscher Weltpolitik und die beginnende Flottenbaupolitik verstand man in Großbritannien vor diesem negativen Ping-Pong-Spiel als Signal, dass Deutschland zu England aufschließen, wenn ihm nicht gar den Platz als Zünglein an der Waage streitig machen wolle. Es gelang dem Deutschen Reich nicht, Großbritannien die Einsicht zu vermitteln, dass Frankreich und Russland die eigentlichen Gegner des British Empire seien. Für Großbritannien war das deutsche Gemisch aus Geltungsbedürfnis und Überheblichkeit einerseits und Frustration andererseits explosiv. Dennoch folgte 1897 bis 1901 eine Phase, in der Großbritannien die deutsche Politik durch Verhandlungsofferten zu beschäftigen suchte. Der Grund dafür war, dass London die eigenen Overcommitments erkannte. Hinzu kamen akute Konflikte mit Frankreich und Russland gleichzeitig an mehreren Fronten und die anstehende Entscheidung im Konflikt in Südafrika mit den Boern. Für den Fall, dass sich der französisch-britische Konflikt um die Vorherrschaft im Sudan zuspitzen sollte, wünschte Großbritannien, Reibungspunkte mit Deutschland zu vermeiden. In andernfalls hätte die deutsche Politik sich französisch-russischen Projekten anschließen oder mit dem einen oder anderen in britische Monopolstellungen einbrechen können. Die deutsche Politik zog es ihrerseits vor, um der künftigen Gewinnaussichten in China und Kleinasien willen keinen Konflikt mit Großbritannien und in Westafrika zu schüren. Die heißen Eisen der Jahre 1894 bis 96 ließ man von deutscher Seite jetzt fallen. Insgesamt gesehen wollte Berlin auf bessere Zeiten warten und besser präpariert sein, für die großen Fischzüge, statt die Politik der Nadelstiche fortzusetzen. Ich fasse kurz zusammen. Die deutsche Politik befand sich in der Politik der Unübersehbarkeit. Sie musste ihre Beziehungen zu den anderen Großmächten und Nachbarn aktiv gestalten. Diese Beziehungen standen in der ersten Phase bis 1905 unter dem Vorzeichen der expansiven Arrondierung des russischen, französischen und britischen Imperiums in Übersee. In der zweiten Phase, ab 1905 etwa, unter der Belastungsprobe indigener, antikolonialistischer Auflehnungswellen. Die Aktivitäten der Deutschen, das heißt der Banken, der Gouverneure in Übersee, trugen nicht dazu bei, die Spannung zu den Altreichen zu verschärfen. Insofern lebten hier Chancen zur Ententebildung mit allen drei Weltmächten hin und wieder auf. Die deutsche Politik verspielte aber ihre Chancen, von der Regelung der Beziehungen an der Peripherie her die Beziehungen zu den anderen Altreichen zu gestalten, dadurch, dass sie sich erstens für keine der grundsätzlich möglichen Optionen entscheiden konnte. Ich will diese Option kurz skizzieren. Das ist erstens der Ausbau der Kooperation zwischen deutschem und französischem Kapital zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Frankreich, vor allem mit dem Wunsch, dadurch den russischen Einfluss auf die Beziehungen, wenn man so will, zwischen den Westmächten beeinflussen zu können. Das Gegenbeispiel dafür ist, die Gegenoption dafür ist die Pflege des Drahts mit Petersburg bei gleichzeitiger Förderung französischer und oder russischer Expansionsmöglichkeiten in Übersee. Die dritte Option wäre das Festzurren des Zweibundes, das Heranführen Großbritanniens an die Dreibundpartner und die Juniorpartnerschaft Deutschlands in der Überseeexpansion. Die vierte Möglichkeit wäre eine distanzierte Parallelisierung der Interessenpolitik zwischen Deutschland und Russland, um Zeit zu gewinnen für eine Endabrechnung mit Großbritannien. Die fünfte Möglichkeit wäre der Verzicht auf spektakuläre Aktionen und auf deutsch-russische Pressionsmanöver gegenüber Großbritannien bei gleichzeitiger Demonstration der Leistungsfähigkeit des Deutschen Reiches auf allen Gebieten, vor allem gegenüber Großbritannien. Alle diese Optionen waren im Gespräch, sie wurden aber nicht mit Entscheidung für den einen oder anderen Weg abgeklärt. Zum Zweiten verspielte sich die deutsche Politik ihre Chancen, vor allem dadurch, dass sie das Risiko suchte, der französischen und russischen Politik zu demonstrieren, dass deren Begehren, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und Berlin aus der Funktion der Schaltzentrale im europäischen Angelegenheiten auszuhebeln, vergeblich sei. Diese Drohpolitik korrespondierte zwar mit der Stimmungslage im Mitte-Rechts-Spektrum der deutschen politischen Landschaft, aber nicht mit der Atmosphäre, in der die anderen Weltmächte ihre Politik der imperialen Selbstbehauptung betrieben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Ich glaube, es war eben doch für uns alle aufschlussreich, nachdem wir noch die Kolonialpolitik mit einer gewissen Isolierung behandelt haben, nur die große Weltpolitik da zu hören und das, die Einordnungsfragen diskutiert zu bekommen, in welchem Sinne nun Kolonialpolitik die Vorkriegsmächtepolitik beeinflusst hat. Ja, ich denke, wir machen zunächst eine Diskussion darüber und ich bitte um Wortmeldung. Ja, das ist natürlich ein absolut eindrucksvolles, faszinierendes Panorama. Aber eigentlich kein Panorama, sondern eine Rekonstruktion, die rationaler ist, als die Wirklichkeit war. Also was stört ein bisschen, das ist eine beeindruckende Rekonstruktion, ist, dass die gewissermaßen den Akteuren und versehens ist das ja dann wirklich Deutschland, Frankreich, Russland und nicht bestimmte Regierungen, geschweige denn bestimmte Gruppierungen unterhalb der Regierung, ein rationaler Handlung unterstellt wird, das ja nun gerade eben eigentlich nie da war. Und möglicherweise ist das ein bisschen zu weit gehen. An Einzelheiten herumzumäkeln ist, glaube ich, sehr schwer möglich und außerdem vielleicht ganz unangemessen. Ich will zwei kleine Punkte erwähnen, die mir also im Rahmen Ihres Schemas problematisch scheinen. Ich sehe nicht so richtig die Drohpolitik gegenüber Russland. Es ist richtig, dass 1905 erwogen wurde, so etwas wie einen Präventivkrieg zu starten, aber er wurde halt noch nicht geführt. Und auf dem Balkan, Sie haben Bosnien erwähnt, ich sehe nicht, dass man die deutsche Balkanpolitik der Vorkriegszeit bis zum 3. Juli 1914 als in irgendeiner Weise offensiv ansehen kann. Im Gegenteil, da ist die ständige Bremse gegenüber Österreich-Ungarn und dem österreich-ungarischen Imperialismus, das kann man so sagen, informellen Imperialismus. Und in dem Augenblick, als sie weggenommen wird, gibt es sozusagen den großen Zusammenstoß. Aus anderen Gründen. Das Zweite, was mich etwas überrascht, ist, dass sie umstandslos das zarische Russland in den Kreis der mit Großbritannien bestehenden Entente-Beziehungen einbeziehen. Ich halte das für nicht zutreffend. Es ist zwar richtig, dass sich die britische Politik dem zarischen Reich annähert, wesentlich unter dem Gesichtspunkt eigener Konfliktzonen, und zwar namentlich Persien, zu entschärfen. Das geht ja dann so weit, dass dieses etwas merkwürdige apokryphe Flottenabkommen vorhanden wird, wobei klar zu sehen ist, dass die Engländer das mit schlechtem Gewissen betreiben, weil sie dafür koloniale Gegenkompensationen haben wollen. Aber von einem und das Zweite, was ich vielleicht auch noch konzentrieren würde, was ja namentlich von Schölden und Hildebrand sehr stark betont worden ist, ist, dass unversehens das Deutsche Reich in die Rolle Großbritanniens als Protektor des Osmanischen Reiches gegenüber russischen Angriffen hineingerutscht ist. Auch das würde ich dann noch konzentrieren. Aber ich glaube, man kann nicht so weit gehen. Diese Beziehung ist durchaus weiterhin konfliktgeladen. Übrigens kommt da ja indirekt Italien hinein, weil Italien immer als potenzieller Partner einer anti-russischen neuen Politik ins Spiel kommt. Und dann hat noch was weiteres, ich finde, in dem Schema keinen Platz, nämlich der Imperialismus der kleinen Mächte. Und wenn ich das mal hier so salopp sagen darf, einschließlich Italiens, der ja im Grunde die Geschichte ins Kippen bringt. Und insofern weiß ich nicht ganz, ob man das Modell so stringent wird aufrechterhalten können, wie sie das tun. Aber ich will mich jetzt hier nicht weiter in Einzelheiten verlieren. Es gibt auch noch eine Reihe anderer Punkte, wo ich vielleicht ein bisschen an meine Gebühren danke. Sie wollen sich eine Fissale, die Literatur. Sie erstmal übersetzen. Allora, Professor Moms ha detto che credo sia stato una ricostruzione molto impressionante della politica delle grandi potenze prima della guerra mondiale. Ma lui è del parere che forse sia stato anche un quadro più razionale. Più razionale della realtà storica, almeno. Per esempio, anche lui ha detto che sia proprio anche interessante, forse non sia ragionevole, di parlare sempre dei paesi, ma non dei governi diversi. Secondo punto, Rosa Monza non voleva criticare i dettagli del quadro, però lui ha accennato tre punti almeno. Non vedeva la politica di pressione, questo è il primo, non vedeva la politica di pressione nei confronti di Russia da parte della Germania. diceva che sia stato sempre il problema dell'Austria-Ungheria, il quale non lasciava spazio ad una politica di questo genere alla Germania, al governo della Germania. Secondo punto, in questo guardo in questo secondo dettaglio, Moms dice che sia esagerato di parlare direttamente di una coalizione oppure di una entente fra Russia e Gran Bretagna. Sono stati naturalmente tentativi di avere qualcosa di questo tipo, di collaborare per esempio nella Persia, però dice Mommsen che i conflitti siano dominanti anche fra la Gran Bretagna e la Russia prima della guerra. Poi terzo dettaglio, Mommsen dice che mancava nel quadro del professor Schmidt mancavano i piccoli potenze, i quali siano stati molto importanti nella crisi prima della guerra, quando solo si pensa alla Serbia. Ja, schönen Dank für die Fragen. Ich meine, der erste Punkt ist klar, wenn man einen großen Fischzug macht und erklären will, dann muss man gewissermaßen die Erklärung, die man selber hat, auch etwas als Rationalität in die Situation der Handeln hineinbringen. Das ist die Frage, welches Ziel Sie anstreben wollen. Meines ist, dass der Erklärung, und das bedeutet auch immer, wenn Sie das im Rafferspiel bringen, dass die Verwischungslinie, wo Sie selber erklären und wo das die Ratio des Handelns der Beteiligten ist, beim Vortrag unter Umständen, wenn Sie nicht immer so oder so machen wollen, also Gänsefüßchen, mag das durcheinander gehen. Aber Sie haben natürlich grundsätzlich recht, dass diese Rationalität schon dadurch nicht zustande kommt, dass halt mehrere Akteure teilweise mit ihrer Unberechenbarkeit da sind, und dann kritisieren sie natürlich zu Recht, dass ich in diesem grob Skizzenstil von Deutschland als Monolith und von den anderen spreche. Konzidiert, ich versuche eben da auch nur immer ein bisschen die Ergebnisse miteinander zu verkoppeln, um das Netz, das Erklärungsnetz, etwas durchgängig zu halten. Aber selbstverständlich ist dieses Erklärungsmuster nicht eine Beschreibung der wechselnden Konstellation, und schon gar, es ist die Resultante, sondern das Hauptergebnis des Ausgangs innenpolitischer Auseinandersetzungen, und deswegen die Rechtfertigung von Deutschland, Russland und Frankreich zu sprechen. Aber all das, was sich im Vorfeld abspielt, ist gewissermaßen ausgeblendet. Dass das zu großen Auseinandersetzungen und Kontroversen einlädt, ist zugestanden, aber es war mehr meine Absicht, diese Gesamtperiode mit gewissen Zäsuren herauszuarbeiten, und deswegen mehr dieses Kopfskizzenschema. Zu den anderen Punkten, die Sie gemacht haben, insbesondere der Imperialismus der kleinen Mächte, das muss ich einfach konzidieren. Ich bemühe mich, viel aufzunehmen, aber ich vermag da nicht so gerade Linien reinzubringen, weil ich mich damit nicht so viel beschäftigt habe wie mit den anderen Dingen. Und dass von da aus gesehen, insbesondere Österreich, Ungarn und Italien bei der Rückverlagerung der, wenn man so will, Politik, also Imperialismus als Politik im Nahen Ausland, wie man es heute nennen würde, also Italien nach Albanien, rüber Österreich-Ungarn zur Selbstbehauptung und Bündniswahl nach dem Verlust Serbiens, wen hat es dann nun als wichtigsten Partner in der Region, dass das ganz wichtige Aspekte sind, ist mir schon klar. Ich würde die Vernachlässigung der Kleinimperialismen, insbesondere dieser beiden, damit rechtfertigen, dass sie mehr oder weniger doch am Tropf der deutschen oder französischen Politik hängen und insofern es Sekundäreffekte sind gegenüber der Primärkonstellation. Aber ich gebe Ihnen durchaus zu, dass eine Betrachtung nicht nur sagen, Bereinigung um störende Erklärungsfaktoren ist und ich es mir da in manchen Punkten zu leicht gemacht habe, ist klar, nur die Überseeexpansion und auch die deutsche Expansion ist ein Kräftemessen mit den drei Großreichen bei einer Erklärung der auswärtigen Beziehung des Deutschen Reiches. Nur diesem Thema müssten natürlich die veränderten Beziehungen auf vielen Gebieten, Handel, Militär zu Italien, Österreich, Ungarn, stärker in den Blickpunkt rücken und dann müsste man auf die von Ihnen erwähnten Aspekte kommen. Was das deutsch, was das britisch-russische Verhältnis angeht, richtig, ich hatte durch so ein paar saloppe Bemerkungen, dass die Deutschen immer wieder eine Chance erhalten, sich mit Großbritannien und Frankreich zu verständigen und auch, dass ungewiss bleibt, ob da nun wirklich von britischer Seite Deutschland oder Russland als Gefahr gesehen werden müsse, in der Klammer halt den Blick auf Persien und das Kompensationsgeschäfte zwischen Russland und Großbritannien, trotz des formalen Abschlusses der Entente, trotz des Wiederaufgreifens der Marineverhandlungen, eigentlich nicht gesprächsfähig waren. Das ist völlig richtig und passt ins Bild. Aber wichtig ist, dass die britische Politik auf Russland so weit Rücksicht nahm, dass sie die Möglichkeiten, britische Erwartung ist, Deutschland dämpft Österreich, weil dann umgekehrt auch Großbritannien Frankreich dämpfen kann gegenüber Russland, dass diese Rechnung auf britischer Seite immer noch dominant ist und insofern der Entente-Charakter für die britische Politik verpflichtend bleibt. Für die europäische Szene, nicht für die Überseeszene. Dann hatten Sie zu Recht darauf hingewiesen, dass das ganze innere Szenario, nicht? Die Konflikte innerhalb der Reichsleitung zwischen Auswärtigen Amt, Schatzamt, Marineamt und allem Möglichen natürlich die Optionen, die wahrgenommen werden, beeinflussen. Dazu könnte man viel sagen, wäre fürchterlich interessant. Es sprengt aber, glaube ich, im Resultat nicht das Gesamtbild, das ich zu konstruieren versuche. Es ist eine Konstruktion, zugegebenermaßen, um auf den ersten Punkt nochmal zurückzukommen. Sì, professor Schmidt concede che sia stata una ricostruzione sistematica della politica estera per le grandi potenze prima della guerra, e d'accordo in questo senso con Mommsen, che anche che abbia razionalizzato forse un po' di più la realtà storica, però dice che sia necessario in un quadro di questo tipo fare una spiegazione sistematica per vedere certe cesure o trovare certe cesure nel sviluppo della politica estera europea in questo tempo. Le piccole potenze, secondo punto, sono importanti naturalmente anche nel parere del Schmidt. Lui concede senz'altro naturalmente che l'Austria-Ungheria, l'Italia, ma anche la Serbia sono stati fattori importanti, specialmente negli ultimi anni, prima delle quattro.